Herz am Boden liege. Ich bin unberechenbar, ich bin ein Buch mit 7 Siegeln. Seh die Ströme versiegen, geben Dreck um eure Silberketten. Wahnsinnsfette Beute, denn ich weiß, ich bin nicht mehr zu retten. Kommt doch ihr Deppen, wer will sagen, tun schon geh. Wer hat das Recht mir zu sagen, wo ich morgen steh? Wenn ich euch seh, dann könnt ich vor Freude kotzen gehen. Ihr habt keine Ahnung, wie Politiker der BRD, der Parlamentarier, der Deutschland in die Scheiße zieht und zu verschuldet, doch schon morgen wieder oben sieht. In diesem Land, wo der Hass schon auf der Straße lauert, 16 Zeilen reichen, ich hab meine Meinung untermauert. Es gibt Gerüchte, sie wollten sich schon die Kugel geben.